der Mensch. Denn hoffentlich doch sitzt du allein auf deinem kleinen Königstein und du denkst über vergangene Zeiten nach. Und du denkst, wie es kommen sollte und wie es nicht kam. Und das kannst du alles so sagen und denkst, was soll's? Mach's gut, mach's gut, mach's gut, mach's gut, mach's gut, gut, gut, gut, gut, gut. Du bist ein cooler Typ. Und ansonsten, da bist du auch ganz okay. Aber manchmal, da hast du einfach alles! Wie sich die Räder drehen, da hört er schön und legt den Tiefen Schmaus, dann nimmt er mit nach. Yeah. Tage eigener Spiel. Da sehen wir ein kleines Schiff, wer kennt es nicht? Es wird hart am Mann, ein Papa mit ein grünes Licht. An Bord, da sitzt die Frustration, denn sie weiß gar nicht, was sie will. Ja, sie weiß gar nicht, was sie will. Oh! So, jetzt kommt Titel 31 Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Ihr wisst, 1848 war die Revolution. Du lass dich nicht erweichen, bleib hart in deinem Kern. Rutsch nicht in ihre Weichen, treib dich nicht selbst hier fern. Du lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst doch selber wählen, du lass dir keine Hand. Und deine Pflaster, da liegt der Strand. Komm, als auch nur ein paar Steine aus dem Sand. Zieh die Schuhe aus, ich soll lang schon drücken. Lieber barfuß lauf, als auf ihren Krücken. Wenn ich schon kann, wenn sie lässt dich packen, verschreckt sie dann mit einem blauen Lachen und einem Pflaster in deinem Gestrand. Du kommst auch nur ein paar Steine auf dem Sand. Wir warten deinem Kern, lass dich in ihre Weichen, treib ich dich selbst hier fern. Du lass dir nicht erzählen, was du zu lassen hast. Du kannst auch selber wählen, du lass dir keine Hand. Und deine Pflaster, da liegt der Schrank. Komm, als ob du ein paar Steine aus dem Sand. Unter dem Pflaster, da liegt der Schrank. Komm, als ob du ein paar Steine aus dem Sand. Und jetzt mal zum Mittag. Zum Springen, meine ich. Immer ein Sprung nach vorne, always a jump here. your word cross. Oh, here's the world gets me. The bars must get to why I that stands off the loop. All is happening. That's fighting off the loop. All is happening. Hey ya ho, ho, ho, hey ya ho, oh, hey ya ho, whoa, whoa, whoa, whoa, hey ya ho. Ich gehe in den Graben. Weiter in den Graben. So, Okay. Ich werde mich jetzt noch... Ja, ist aus. Gib mir ein Herzgeklapp. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt. Oh, mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink. Mix mir einen Drink, der mich woanders hinbringt. What do do do die? What do do do die? What do do do do do do do do do do do? Mix it all in red. Mix it all in red. Mix it all in red. Für die Leute, die mit denen ich mich treffen will. Okay?